Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen auf Agora Hamburg. Hi, grüß dich. Öffentliche Diskussionen zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan, ich weiß nicht, ob du deinen Vornamen nennen möchtest. Ich bin Marlene. Marlene. Oh, herzlich willkommen, ja. Marlene. Was Danke. Ist unser Thema? Weiß ich gar nicht. Man kann über so viele Sachen sprechen. Also, wie wäre es denn mit der aktuellen Lage in der EU zum Beispiel oder so? Aktuelle Lage in der EU? Ja, gerne, gerne. Okay, das ist ein sehr großes Thema. Wie kommst du auf das Thema oder wie schätzt du die Lage ein? Was ist der Aspekt, den ich dir... Er beschäftigt mich im Moment. Das dachte ich mir. Welcher Teil oder welcher Aspekt oder was ist die Lage in der EU deiner Meinung nach? Ich habe heute einen Artikel gelesen und habe gehört, dass Ursula von der Leyen, die ja jetzt erneut EU-Kommissionspräsidentin geworden ist, trotz ihrer Verurteilung, ein Wahrheitsministerium ins Leben rufen möchte. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist das dann ein Wahrheitsministerium, um zu rechtfertigen, uns alle zu überwachen und alles auszuwerten, was wir von uns geben, um dann festzustellen, ob es die Wahrheit ist oder nicht? Und wie wird das laufen? Werden wir damit unsere Freiheit einschränken oder ist das tatsächlich sinnvoll? Okay, also ich hatte natürlich mitbekommen, dass sie wiedergewählt wurde. Ich weiß nicht, ob ich das von dem Wahrheitsministerium mitbekommen habe. Weißt du ein bisschen was darüber? Was ist die offizielle Beschreibung oder was soll dieses Ministerium leisten? Desinformationen rausfiltern im Internet. Okay. Unter dem Digital Services Act, glaube ich, läuft das auch. Ah, okay. Also dann wahrscheinlich auf. Aber das greift dann auf verschiedene soziale Plattformen zu? Oder? Die Verschlüsselung unserer Daten, wenn wir miteinander kommunizieren, glaube ich, werden davon betroffen sein. Und zwar auch, wenn du VPN hast und das nicht so gut findest, wenn du zentral über die Staaten und Regierungen überwacht wirst, dass du dann. Dass die Verschlüsselung dann am Ende keinen Wert mehr hat, weil am Ende dürfen sie sowieso alles auswerten und dürfen es überprüfen. Alles unter dem Deckmantel, um zu verhindern, dass Desinformationen im Internet kursieren. Und wie wollen sie verhindern, dass Desinformationen kursieren dadurch? Weil ich meine, also die... Gute Frage. Die Plattformen sind ja eigentlich diejenigen, die Inhalte auf den Plattformen verwalten, oder? Also YouTube, Facebook, Twitter, was ist jetzt? Was auch immer. Diese Plattformen moderieren sich ja eigentlich selber. Man kann genau. Also weißt du, ob wie das funktionieren soll sozusagen? Oder? Naja, erstmal glaube ich, würde es ein Problem geben, weil wer definiert, was die Wahrheit ist? Wer wird dafür Verantwortung tragen? Das sowieso. Okay, ja, okay. Ich übernehme mal kurz die Rolle. Ja, sozusagen. Ja, bitte. Wie wäre es mit, selbstverständlich Wissenschaft, wissenschaftlich geprüfte Befunde, irgendwelche Experten, Kommission, EU. Experten, haben wir so viele. Ja, so, ne? Wahrscheinlich ja. Akademische Standards, veröffentlichte Paper, sonst was halt. Anerkannte Wissenschaftler in irgendeinem Sinne. Ich stelle diese Frage so in den Raum, so nicht, weil ich sie beantworten möchte sonstiges, sondern weil ich gerne... einfach darüber diskutieren würde, wer ist dann der Hüter der Wahrheit? Ja, genau. Und bewegen wir uns dann weg von einem transparenten Regierungs- und staatlichen Konstrukt hin zu einem transparenten Bürger? Und das würde ich für nicht sonderlich gut halten. Mhm, okay. Weil ich denke, dass dadurch, dass wir, das Volk, durch das Zahlen unserer Steuern ein Anrecht darauf haben, dass transparente Geschäfte oben gemacht werden, ich wäre ein Befürworter für einen transparenten Staat, eine transparente Regierung. Jetzt gerade wieder die Schwärzung der RKI-Files, die Schwärzung der Verträge mit Pfizer auf EU-Ebene. So, ich glaube, dass wir in die falsche Richtung laufen. Okay, das heißt, es scheinen so zwei Aspekte zu sein. Einerseits die Entscheidung überhaupt, wer entscheidet, was Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, und wie wird das genau durchgesetzt? Und das Zweite, wie verhält sich, selbst wenn wir irgendwie entscheiden, was Wahrheit ist, wie verhält sich dieses Projekt gegen Desinformation, gegenüber Datenschutz oder... Der Durchsichtigkeit der eigenen genau Person gegenüber dem Staat. Lassen wir da vielleicht den Leuten zu viel freie Hand und müssen wir als Bürger wieder aktiver uns dafür einsetzen, dass wir nicht in einem naja, in einem Überwachungsstaat landen, wenn wir nicht Stopp sagen? Ist das vielleicht etwas, was wir tun sollten? Mhm. Mehr Bürgerinitiativen, mehr für uns tun? Ah, okay. Und ist das, interessiert dich einer der beiden Aspekte mehr? Also was Wahrheit, wie man entscheidet, was Wahrheit ist oder wie sich das mit... Die Wahrheit meiner Meinung nach gibt es nicht. Deswegen wäre so ein Ministerium meiner Meinung nach obsolet. Weil wenn man sich das Ganze mal überlegt, dass beide Extreme auf einer Skala eigentlich ein und das Gleiche sind. So unten, so auch oben nach dem hermetischen Gesetz dürfte es eigentlich gar nicht wie eine Wahrheit in der Mitte geben, weil die Wahrheit von mehreren Seiten beleuchtet, immer anders, trotzdem die Wahrheit ist, aber sie im Kern nicht das Gleiche ist. So, das müsstest du mir genau erklären. Ich meine, einfach mal ganz basal. Ich meine, es scheint ja irgendwie so Fakten oder Umstände in der Welt zu geben. So, oder? Also, keine Ahnung. Genau, du hast deine persönlichen Erfahrungen. Du wirst deine eigenen Wahrheiten haben, die du für dich selbst als wahr extrahiert hast. Ja, beziehungsweise, also ich würde behaupten, die meisten Leute, die von Wahrheit reden, beziehen sich auf irgendwas, zumindest mit einem objektiveren Anspruch. Also zum Beispiel, da ist ein Zaun, so wenn ich da langlaufe, dann stolper ich. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass nicht nur ich stolper, wenn ich da langlaufe, sondern jeder, der da langläuft und nicht rübersteigt, stolpert wahrscheinlich. Es sei denn, jemand hat sehr viel Erfahrung beim Überwinden von Hindernissen, der würde wahrscheinlich nicht stolpern. Ja, selbstverständlich. Aber das wiederum wäre dann seine Erfahrung und für ihn würde es vielleicht auch nicht unbedingt ein Hindernis sein, sondern nur ein Umstand. Ja, okay, aber das ist sozusagen die Interpretation des Zaunes, aber der Zaun selber wäre für die Person doch genauso da. Also auch wenn sie Erfahrung überwinden, müssten sie diese Erfahrung ja in dem Fall anwenden. Du beziehst dich darauf, dass der Zaun ein Fakt ist. Genau, also ich versuche nur zu finden, wenn man sagt, es gibt keine Wahrheit, ist das natürlich... Wir philosophieren nur, das ist ja jetzt nicht so, dass du falsch oder ich richtig oder umgekehrt. Nee, aber ich versuche das nur zu verstehen. Wenn du sagst, dass es keine Wahrheit gibt, ich möchte nur rausfinden, was du damit meinst und was nicht. Sozusagen. Das heißt, wenn ich sage, der Zaun ist ein Fakt, ist das etwas, was dem du nicht widersprechen würdest oder würdest du da sogar widersprechen? Nö, aber das sind wahrscheinlich so, wie soll man das sagen, das ist jetzt etwas Physisches. Ja. Wenn wir uns auf Fakten in dem Kontext beziehen, den ich meine, glaube ich, meinen wir Interpretationen von Menschen, von Fakten und Umständen, die jetzt nicht unbedingt ein Zaun, ein Objekt sind, sondern Befindlichkeiten werden mit einem... Okay, das heißt, einbezogen, wenn du sagst, Erfahrungswerte, genau. Ah, okay. Das heißt, wenn du sagst, es gibt keine Wahrheit, meinst du nicht, es gibt grundsätzlich nichts, also keine Wahrheit. Was wahr oder Fakt ist, genau. Sondern du meinst, die Themen, die politisch zum Beispiel auf EU-Ebene dann verhandelt werden, die basieren dann auf, die können gar nicht auf Fakten basieren, die so klein sind, dass wir alle uns darauf einigen würden, sondern die basieren dann immer schon auf Interpretationen aus einer bestimmten Perspektive. Genau. Okay. Hast du die Psychologie der Massen von Le Bon gelesen? Nein, habe ich nicht. Die Quintessenz dieses Buches ist, die Masse hat immer Unrecht. Okay, das ist interessant. Weil was ich wiederum mal am Rande mitbekommen habe, waren verschiedene Studien oder so, wo es darum ging, Schwarmintelligenz oder sonst was. Wo dann, ich glaube, da gab es Versuche von wegen, man stellt ein Glas hin mit einer bestimmten Anzahl Murmeln oder Erbsen oder was auch immer und lässt Leute schätzen. Ja. Und so gut wie jeder liegt falsch. Aber wenn man den Durchschnitt bildet, dann kommt es auf einmal wieder ziemlich genau raus. Und so, glaube ich, ist es auch mit der kollektiven Meinung, dass wenn viele Leute eine Meinung haben, dann kann sie eigentlich nicht richtig sein. Wenn sie genau die gleiche Meinung haben. Wenn sie genau die gleiche Meinung haben, weil das heißt, es theoretisch nicht sein kann. Das heißt, Leute müssen unterschiedliche Meinungen haben und dann müsste man den Schnitt bilden. Na klar. Und man muss alle Meinungen mit einbeziehen. Deswegen finde ich es auch höchst fragwürdig, dass gerade, auch wenn ich das Kompakt-Magazin selber nicht lese und konsumiere, dass eine solche Meinung unterdrückt und nicht mehr gehört wird, weil damit schneidet man einen gewissen Teil des Durchschnitts in seinen empirischen Untersuchungen ja auch irgendwie aus. Es muss ja jetzt nicht jeder eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Meinung haben, aber es muss in den Gesamtschnitt der Gesellschaft mit Meinungsbildern irgendwie einfließen, sonst tötet man einen Teil der Gesellschaft und eine Meinung und eine Wahrheit von einem gewissen Spektrum, die trotzdem dort ist. Ah, okay. Für dich hängen die beiden Fragen zusammen. Für mich wären das zwei unterschiedliche Fragen gewesen. Einerseits, wie entscheidet man, was Wahrheit ist? Mhm. Und zweitens, bloß weil man entschieden hat, was Wahrheit ist, dürfen Unwahrheiten trotzdem noch verbreitet werden. Genau. Sind Unwahrheiten auf einmal strafbar? Genau. Oder sind sie es nicht? Genau. Ja. Aber das sind es klang bei dir so, als wäre das sozusagen eine ähnliche Frage, weil du sagst, naja, es gibt gar keine Wahrheit und deswegen fällt das eh flach. So, es geht ja, nicht das darum, eine ist, wir lassen diese Unwahrheit gar nicht zu. Ja, okay. Weil sie ja Unwahrheit ist, aber stimmt das denn? Und wer definiert das? Und ist es dann strafbar, die Unwahrheit zu verbreiten? Ist Desinformation jetzt das neue strafbar? Und wie schaffen wir das, dass unsere Gesellschaft jetzt nicht auf einmal anfängt, die Denunzianten dadurch wieder total aufleben zu lassen und zu sagen, pass mal auf, wir nutzen das jetzt als Plattform, dieses neue, die neue Definition von Wahrheit, um uns als Gesellschaft zu spalten in die, die die Wahrheit sagen und die, die nicht die Wahrheit sagen. Okay, genau. Weil bezüglich auf den ersten Punkt hätte ich gedacht, also wie findet man raus, was Wahrheit ist? Ich hätte gedacht, naja, Wissenschaft ist eigentlich ein ganz gutes Modell, also halt empirische Forschung, gegenseitiges Gegenprüfen von Experten, die sich viel mit Themen beschäftigen und so weiter. Beispiel? Ja? Es gibt ja gerade bei wissenschaftlichen Themen auch Leute, die der eine Experte behauptet dies, der andere Experte behauptet genau das Gegenteil. Das gibt es auf jeden Fall. Und dieser wissenschaftliche Diskurs ist da, wo der Mehrwert und die Magie entsteht. Ja, aber meiner Meinung nach. Also ja, aber der Mehrwert besteht, also der Mehrwert, der daraus entsteht teilweise, ist dann eben manchmal ein breiter Konsens unter Experten. Mhm. Also es ist definitiv, es ist ein wichtiger und essentieller Bestandteil von Wissenschaft, dass Experten unterschiedliche Meinungen und die sich dann da auch darüber austauschen. Nur wenn das Ganze erfolgreich funktioniert, dann wird es dann irgendwann so sein, dass, keine Ahnung, 90%. Und was machen wir, wenn dieses Wahrheitsministerium eine Wahrheit definiert hat und im Anschluss rauskommt, dass diese Wahrheit falsch ist? Ja, und wir schon Meinungsverbreitung sozusagen, die entgegengesetzt sind, unterbunden haben. Genau. Das heißt, das ist die große Verantwortung. Ne? Sobald man Desinformationen in irgendeiner Weise verhindert oder verbietet, hat man halt das Risiko, naja. Genau, wie räumt man das wieder auf? Entschuldigt man sich dann bei den Leuten, sagte, oh, übrigens, Entschuldigung, du hattest doch irgendwie recht. So, das war aber nicht das, was wir an Wahrheit definiert hatten. Ich zeig mal kurz mein kleines Schokoladenmonster. Ja, komm mal her. Komm her, Süße. Möchtest du mal erzählen, dass du gerade ein Schokoladeneis gegessen hast? Und dass dir heiß ist? Was hältst du für die Wahrheit? Jetzt gerade? Du möchtest weiter? Okay, dann freue ich mich über diesen kurzen Philosophie-Ausflug mit dir. Nathan, vielen lieben Dank. Ja, aber ich habe hier jemanden, der möchte aus der Hitze raus und ich muss mal das Schokoladeneis aus dem Gesicht entfernen. Selbstverständlich. Cool, dass du es machst. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.